Liebe Eltern, Schulfreunde, Frauen, Männer und Kinder, wir Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerschaft von der Sekundarschule Progimatte begrüßen euch herzlich zur Weihnachtsaufführung 1988. Wir wünschen, dass heute Abend in allen Herzen Weihnachten wird. Mit Maria und Josef, den Leuten von Nazareth, den Hirten und den Engeln, den Erzählerinnen, dem Orchester und dem Chor, die uns das Weihnachtsgeschehen neu erleben wollen, wollen wir euch ein Licht mitgeben. Ein Licht, das leuchtet in die Weihnachtszeit und weiter in unser ganzes Leben hinein. Gott hat seinen Sohn auf die Erde gekommen für uns, aber auch für alle Menschen, die heute müssen kämpfen für das Überleben. Für euch und für sie alle singen und spielen wir heute Abend. An sie wollen wir denken und für sie sind auch zwei Drittel von unserer Kollekte bestimmt. Helft uns mit, diesen Kindern zu helfen. Wir danken euch herzlich. Die Aufführung nehmen wir auf Tonband auf als Andenken. Alle die, die Interesse haben, können am Ausgang einen Bestellschein nehmen und eine Kassette bestellen. Wir wünschen, dass unser Gesang, die Musik und die Worte euch allen Freude und Licht bringen. guten Morgen. Der Josef hat hier sein Zimmer eingeschafft. Er ist ein freundlicher, fröhlicher Mann. Schaut, da ist er ja gerade. Hoffentlich kommt gleich wieder eine Lieferung kommt. Sonst habe ich dann nichts mehr zu arbeiten. Ja, traurig wäre ja nicht. Aber von was hätte ich denn leben? Oh, Josua, ist das eigentlich ein Gerücht? Oder stimmt das? Was denn? Hat Josef wirklich etwas mit der Maria? Das kann ich mir nicht vorstellen. Der Josef ist doch so ein Scheuche. Wenn ich mich darf in unsere Sprache einmischen, es soll wirklich so sein. Ich habe nämlich vor kurzem gerade gesehen, wie nein, Maria gerade das Wünschen gegeben hat. Aber Josef hat doch immer gesagt, er will ledig bleiben. Das habe ich ja gemeint. Jetzt gibt es nur eins. Wir müssen die beiden genau beobachten. Sagen Sie doch mir auch, wenn ihr etwas Neues erfahren. Umso mehr interessiert das Dorfgeschwätz nicht. Meistens ist ja sowieso nur die Hälfte wahr. Wenn es dich nicht interessiert, warum hörst du dazu? So, ich muss in die Arbeit gehen. Ja, hast recht, ja. Ich habe auch noch zu tun. Ade, Zeit. Ade. Ah! Hier bringen sie endlich mein Holz. Zum Glück habe ich einen Beruf, der mir gefällt. Zimmermann zu werden, war schon immer im Traum. Aber reich werden, da ist nicht dabei. Die Konkurrenz ist viel zu gross. Aber so das Geld ist sowieso nicht das Wichtigste auf dieser Welt. So, da haben wir wieder eine Lage geholt. Wer ist der King hergelegt? Josef, wir hoffen, du kannst es gerade zahlen. Sonst müssen wir es nämlich gerade wieder mitnehmen. Und das wäre ziemlich dumm für dich. Und für uns? Natürlich auch. Aber der Chef will es so haben. Nein, nein. Ich zahle euch das Holz gerade. Aber für ein Trinkgeld kann ich es leider nicht mehr. Ja, no. Wie lange nehmen Sie das nächste Mal? Du, Josef, stimmt das eigentlich, dass der König David die Ur-Ur-Ur-Grossvater ist? Der, der gegen Goliath gekämpft hat? Auch stimmt noch nicht. Doch, doch, so ist es. Darum ist auch Bethlehem in Heimat hier. Aha, so ist das. Also dann, adieu Josef, mach's gut. Sei. Guten Morgen, Josef. Ciao, Maria. Geht's dir? Ich weiss nicht, was ich dir sagen soll. Maria, was hast du? Ich spüre, dass mit dir etwas nicht stimmt. Warum sag mir's doch? Josef, mir ist ein Engel erschienen. Er hat zu mir geredet und hat gesagt, dass ich gleich ein Kind werde bekommen. Es soll der Sohn von Gott sein. Der Engel hat auch mal gerade gesagt, wie das Kind soll heissen. Jesus. Was? Das ist aber schon gerade eine dicke Post. Du weißt ja selber, dass wir noch nicht verheiratet sind. Und das Geschwätz, was es gibt im ganzen Dorf. Maria, ich hatte ja schon gern. Aber ich kann jetzt nicht einfach Ja sagen dazu. Vielleicht ist es sogar besser, wenn wir es nicht mehr zusammen sehen. Maria, ich möchte jetzt allein sein. Thank you. aber sie ist stark geblieben. Sie hat gespürt, dass Gott mit ihr ist. Sie hat gewusst, dass alles gut wird. Thank you. Stadt vom Kaiser. Der Kaiser in Rom will seine Leute erzählen. Darum müssen alle in ihre Heimatorte gehen. Ja, unsere Nachrichten. Aber wir sind nur Boten vom Kaiser. Es ist das erste Mal, dass der Kaiser so eine Volkszählung durchführt. Wir selber wissen nicht, für was dass das gut sein soll. Leider kann man nichts dagegen machen. Der Kaiser ist streng. Und wenn ihr nicht folgt, hat das Schlimmste zu befürchten. So, wir müssen weiter ins nächste Dorf, sodass die Botschaft alle rechtzeitig erfahren. Und was sollen wir denn mit unseren Kunden und Tuben machen? Ich kann dich nicht einfach da lassen. Wo sind wir? Dann geht der Express. Und wenn nur zu meinem Garten, zu meiner Pflanze. Wir hätten gerade nächste Woche ein neues Haus können zücken. Ja, unser Kaiser überlegt sich dann schon gar nichts. Sie stellt sich auch etwas vor. Hoffentlich können wir wenigstens die Kosten von Steuern abziehen. Hä? Kannst du denken, der Kaiser schenkt uns nichts. Ihr Leute, tut doch jetzt nicht aufbegehren. Wissen Sie denn nicht, dass wir einen Gott haben, der uns helfen kann? Er kann unsere Lasten tragen. Er kann uns glücklich machen in unserer schweren Situation. Er hat uns ja schon lange gesprochen, dass er unseren Retter, der Messias, schicken will. Und wenn wir fest auf das hoffen, können wir noch gar nicht traurig sein. Thank you. gefährlich. Für dich ist die Vollzählung sicher wie die Hochzeitsreise. Sie sind doch sicher schon lange geheiratet. Die Frau ist ja hochschwanger. Hast du recht, dass die noch einmal laufen? Das Gepäck, das sie mir geschleifen. Das ist ja ganz klar. Stellt euch doch vor, was die alles müssen wissen kann, wenn die Frau doch ein Kind in ihr wartet. Ja, das ist eigentlich recht. Komm, wir wollen nur über Sachen reden, die uns ja gar nichts angehen. Es ist schon am Tag um 3. Wir müssen selber schauen, dass wir noch ein rechtes Stück vorwärts kommen, bevor es dunkel wird. Sonst müssen wir zuletzt noch draußen schlafen. Bist du verrückt? Nein, wir haben selber genug Zeit. Jesus, So, die Frau, wollt ihr morgen nicht mehr lachen? Ihr sollt jetzt sogar schlafen, dass ihr morgen wieder mögen. Thank you. Thank you. Vertrauen gehabt, dass Gott alles recht wird machen. Und so ist es gekommen. Wir danken. Ich wünsche mir, dass viele, ja alle Leute, das Vertrauen können spüren, können glauben, dass es immer eine Hoffnung gibt, dass Gott da ist und uns hilft, wenn wir nur daran glauben. Thank you. wunderbar. Die Emma kommen ausgerechnet zu uns Eltern und bringen uns die freudige Botschaft. Wenigstens noch strahlen. zu uns Gott Engel geschickt hat. Wir sind alle mal hinten. Wir haben keine Ausbildung, kein Recht. Aber wir haben eben doch ein Recht. Auf Liebe. Schau dir, der Schweif von dem hellen Stein zeigt nicht auf diesen Stall. Thank you. Helfet uns mit, das Licht zu verbreiten. Das